Transparenz für die Ohren. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Vorstandssitzung am 27. November 2014. Wir haben 20.38 Uhr. Möchte jemand die Versammlungsleitung übernehmen und statt mir machen? Keiner. Möchte jemand Protokoll machen und mir helfen? Mal super. Gut. Wir haben ein Protokoll von letzter Sitzung und ich frage mal ab, ob ihr das gelesen habt, beziehungsweise dem so zustimmt. Bernd und Timmy fehlen daher, nein. Marsch? Nein. Was heißt fehlen? Na, die Tätigkeitsberichte. Das kennt man ja von mir, dass ich dann ganz gerne ein Protokoll mal ablehne, deswegen. Ja. Ich lehne es auch ab, bis die Tätigkeitsprotokolle da sind, die Tätigkeitsberichte. Ronny? Na gut, dann schließe ich mich dem an, hier nein. Daniel? Das ist Gruppenzwang jetzt, ne? Nein. Dynamik. Gruppendynamik. Zwang nicht. Du kannst, wir haben ja keinen Fraktionszwang, du kannst auch nach also deinem Gewissen abstimmen. Bernd? Ganz klar dafür. Gut. Das heißt, wir haben ein Protokoll, was noch nicht bestätigt wurde. Das heißt, wir müssen das beim nächsten Mal nachtragen. So, Berichte Landesvorstand. Ich fange einfach mal an. Ja, was habe ich gemacht? Puh. Viel im Trecker. Verschiedenste Blogs und Pressesachen gemacht. Ich habe meine Reisekostenabrechnung angefangen, fast fertig. Dann habe ich der Manuela, der Britta und noch ganz vielen anderen Leuten immer so ein bisschen geholfen, die Sachen für den Rebe 13 zu besorgen, beziehungsweise habe da auch ein bisschen mental unterstützt und zugehört, was noch zu machen ist. Ich habe den Bernd ein bisschen eingearbeitet. Ich habe mit diversen Leuten telefoniert. Ich kann es gar nicht so richtig zusammenfassen. War viel Kleinscheiß und ja, das jetzt alles aufzuzählen, wird zu weit führen. Ich trage das noch nach im Einzelnen, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Daniel? Ja, im Wesentlichen habe ich mit Mirk zusammen am Verwaltungsportal gebastelt und war sonst privat eher verhindert. Um es kurz zu machen. Also viel Blabla noch zwischendurch, aber nichts Relevantes. Alles klar. Die Maya ist nicht da, dann kommt der Masch. Ja, ihr könnt alle lesen. Die wesentlichen Sachen waren vermutlich die Datenschutzschulung, die mein Besuch in der NRW-Fraktion, ansonsten jede Menge Request-Tracker, AGÖA, PolGF-Vernetzung und lokale Geschichten, die da auch mit aufgeführt sind. Wenn ihr die Punkte einzeln vorgelesen bekommen möchtet, tue ich das auch, aber ich halte das nicht für sinnvoll. Nee, geht ja darum, dass man so einen allgemeinen Überblick bekommt, was du so gemacht hast. Wer dann noch Interesse hat, kann sich das durchlesen. Dann wäre als nächstes der Bernd dran. Ja, der fragt man gleich als erstes, warum ich nicht in dieses Pad reinschreiben kann. Das hätte ich nämlich auch so schön reingeschrieben. Du musst erstmal nur lafoteampiratenpad.de eingeben und dir einen Zugang beantragen. Ich weiß nicht, ob du da noch... Hab ich doch alles. Dann musst du dich noch anmelden. Genau, das ist nämlich ein Read-Only, also Public Read-Only. Das heißt, du kannst nur reinschreiben, wenn du dich anmeldest. Okay, ich frage dann nachher, wie das geht. Aber ich kann mündlich ein paar Sachen erzählen. Ich war auch auf der lustigen Datenschutzschulung, was sehr viel Spaß gemacht hat und sehr kompetent durchgeführt wurde. Im schönen Essen mit wunderschönen Fraktionsräumen. Ich habe tatsächlich angefangen, im Request-Tracker einige Tickets zu bearbeiten. Und vor allen Dingen habe ich nochmal eine Einweisung gekriegt von sowohl vom Schlumpf als auch vom Paki. Vielen Dank dafür nochmal. Telefonate mit Gläubigern, mit Finanzamt etc. Ein bisschen KV hier, was mein Zweitjob ja ist. Und jede Menge Kommunalpolitik. Alles klar. Daniel. Ja, ich habe nicht so viel gemacht. Ich war auf dem Stammtisch Meerbusch wie immer. Ich habe auch am Beomammel einmal teilgenommen. LAFO-Sprechstunde und dann so den üblichen Kram, Request-Tracker, Umlaufbeschlüsse, Mails, was so anstand. Ja, so Schatzmeister-Kram, so ein bisschen nebenher auch noch. Super, dankeschön. Dann ist der Dennis dran. Ja, ich hoffe mal, man hört mich. Genau, also mal wieder einen Stammtisch besucht, dann den Freifunk dann hier in Herford unter die Arme gegriffen. Ich war auf dem VB 14.2, habe dort dann quasi schon den neuen Vorsitzenden auch irgendwie begrüßen können und habe mich dort mit Leuten unterhalten, was im dezentralen Landesparteitag angeht, weil die da ja schon mal Versuche und Dinge gemacht haben. Ja, LAFO spricht ein bisschen, Request-Tracker, ansonsten auch eben die Datenschutzschulung und habe schon mal angefangen, ja, wir haben ja so Tools bekommen, irgendwie das Regelwerk für die Mailinglisten zu schreiben. Meinst du mit Regelwerk Verfahrensverzeichnis? Genau, das meine ich damit. Ah, super. Ja, der Masch und ich haben heute auch eine Ausschreibung angefangen zu formulieren für die Koordination kommunal, also die Koordination zwischen Landesverband, Kommunalpiraten, Kommunalmandatsträgern und Landtagsfraktion. Die wird auch in den nächsten Tagen fertig und dann schicken wir die in Anfang nächster Woche raus. Gut, dann käme jetzt die absolute Vorstandssitzung Mega-Neuheit und zwar der Bericht aus der Fraktion. Da würde ich gerne die Vertreter aus der Landtagsfraktion in den Sprechenraum bitten und dass ihr mal so ein bisschen erzählt, was so gelaufen ist, was noch vor uns liegt. Ich glaube, Moni hatte gesagt, lass uns eine Viertelstunde anstreben, dann werden es 20 Minuten. Je nach Redner, Grumpy, hi. Kommt noch jemand oder bist du alleine? Die Moni. Wunderbar, dann leg mal los. Moni, fängst du an? Also wenn ihr erst was zur gesamten Fraktion hören möchtet, dann glaube ich, macht das besser der Grumpy. Der hat ja mehr den Überblick aufgrund seiner Funktion. Ah, okay. Einmal die Fusseln vom Mund wischen, um neue zu produzieren. Ich kann aber auch anfangen, wenn du nochmal Luft schnappen musst. Nee, das ist schon okay. Es ist auch relativ kurz und übersichtlich. Was wir vor allen Dingen hatten, sind intern die gesamten Haushaltsberatungen auf der Landesebene. Das bedeutet, die ganzen Änderungsanträge, die geschrieben worden waren, inhaltlich abzustimmen. Und die sind heute auch alle durch den Haushalts- und Finanzausschuss gelaufen, kommen dann nächste Woche ins Plenum. Das ist also aus meiner Ecke ein Großteil der Vorbereitung. Jetzt so die letzten, also die gesamte letzte Woche und auch ein bisschen davor. Und der andere große Teil, wir hatten vergangenes Wochenende ja unsere Fraktionsklausur. Erstmalig über 2,5 Tage und haben uns vornehmlich mit den Ideen und Ansätzen beschäftigt und weiter ausgefüllt, die wir gemeinsam als der Landesvorstand zu Gast war bei unserer gemeinsamen Klausur. Wir haben da mal so ein bisschen Fleisch dran gestrickt. Die Sachen möchten wir jetzt gerne noch 2 Wochen lang weiter vorbereiten, damit wir diese dann auch ganz bewusst dem Vorstand schon mal geben können, damit wir das dann halt zusammen auch nach einer Prüfung über Presseteam und also wirklich dann einmal durch alle Ebenen da dann unsere Zielausrichtungen, wie wir sie ja gemeinsam definiert hatten, deutlich stärker hier auch sowohl für die Fraktion als auch dann aus unserer Sicht dem Land zur Verfügung stellen können, damit wir da uns besser und gezielter aufstellen. Moni, du jetzt eventuell? Ja, ich ergänze das vielleicht nochmal, auch um so eine persönliche Sache. Ich fand, das war eine sehr gute Fraktionsklausurtagung, sehr einvernehmlich und ich glaube oder bewerte das als sehr gewinnbringend, diese 2,5 Tage. Also ich habe das als sehr positiv empfunden. Das tut mir ja dann jetzt sogar mal ganz gut, denn ich hatte ja schon ein bisschen die Befürchtung, es gab auch so ein bisschen Beschwerde, dass das halt dann schon sehr lang sei. Aber in einem leicht geschützten Raum einfach mal Dinge durchsprechen zu können, das muss ich ganz ehrlich auch sagen, auch mir gut. Und ich sehe da halt auch die Möglichkeiten, dass wir dann gemeinsam mit dem Landesvorstand, aber wir hatten ja im Übrigen auch den Masch jetzt zu Gast bei uns in der Fraktion vergangenen Dienstag, was mich auch sehr gefreut hat, dass das kurzfristig geklappt hat. Und ich denke mal, Masch und ich werden zukünftig uns da ein bisschen besser vernetzen können, dass wir vielleicht gemeinsam uns auf eine nächste Klausurtagung mal oder uns mal treffen, um so etwas anzugehen, damit die Vernetzung zwischen Landesverband und Fraktion einfach noch auch mit politischen Inhalten viel besser ablaufen kann. Sehr gerne. Dazu gibt es im Übrigen aus Sicht der parlamentarischen Geschäftsführer aller Piratenfraktionen jetzt ebenfalls den Ansatz, einmal im Monat eine gemeinsame Runde anzudenken. Da sind wir gerade dabei, uns mal auf einen Termin zu einigen. Es ist da ein bisschen schwieriger in der Abstimmung, weil jedes Land ja irgendwie die Kalender leicht unterschiedlich befüllt. Mal schauen, wie wir das hinkriegen, um auch da die Vernetzung muss. Die ist genauso verbesserungswürdig und auch da haben wir jetzt mit angefangen und das musste einfach mal gemacht werden. Ich ergänze das mal an dieser Stelle. Ich habe heute mit dem Sven Krumbeck aus Schleswig-Holstein gesprochen. Auch im Bereich Bildung wollen wir halt jetzt nochmal uns treffen und gucken, was können wir in den Bundesländern, wo wir eine Fraktion im Land haben, wo können wir gemeinsame Anträge stellen. Ich erzähle euch gleich was zu einem gemeinsamen Antrag, wenn ich halt ein bisschen was über Bildung erzähle. Dann gab es ja unser Themenmumble. Wir hatten da die einige Vorschläge vom letzten Mal schon aufgegriffen gehabt. Zu meinem persönlichen Erstaunen füllte es sich deutlich schneller, meine ich, als beim letzten Mal, waren nicht ganz so voll wie beim letzten Mal. Aber nichtsdestotrotz besonders interessant in Verbindung mit der vergangenen Fraktionssitzung, wo darüber diskutiert wurde, ob und wie diskutiert wird. Es wurde gerade eben diskutiert und ich muss sagen, das ist ein Bereich, das müssen wir weitermachen, weiter ausbauen. Es ist auch noch ausbaufähig, es ist immer Luft nach oben zum Glück. Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Themenvorschlag von Moni fürs nächste Mal. Ich sage nur, Bundeswehr in den Schulen ist eine Möglichkeit, eventuell Freifunk als anderes Thema, auch auf der kommunalen Ebene. Das war etwas, was wir im Bereich der AG Netzpolitik vor 2 Wochen auch kurz hatten. Ist eine andere schöne Möglichkeit und ich glaube, die Themen gehen uns da so schnell auch nicht aus. Ich würde noch gerne was ergänzen. Ich habe, das könnt ihr nicht wissen, ich habe mit dem Toso und dem Olaf telefoniert. Ach, der ist jetzt auch gerade im Channel. Wir haben vor, im Januar ein Revival zu machen vom Arbeitskreis Arbeits und Soziales. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. Da gibt es aber noch eine extra Einladung am 5. Januar um 20 Uhr im, was hatten wir gesagt, Olaf, in welchem Raum? Hatten wir, glaube ich, noch nicht gesprochen, aber es gibt einen, ne, Soziales, glaube ich, unter Arbeitsgruppen. Ich guck mal eben. Arbeitskreise bauen, Arbeitskreise, Arbeit und Soziales. Wunderbar. Ja, am 5.01.2015 um 20 Uhr. Wer da also gerne schon mit vorplanen will und ein paar Ideen hat, der kann sich gerne bei Olaf oder Toso oder mir melden. Okay, kommt da noch was oder seid ihr durch? Nee, ich schließe dir mal an. Also sind dieser ganze besprochen, ist ja neben dem Themenmammel, was gerade stattfand, hier in der Vorstandssitzung mal Werbung zu machen für einige Arbeitskreise bzw. Arbeitskreise zu deaktivieren oder überhaupt ins Leben zu rufen. Und ich würde halt heute einfach damit anfangen und ein bisschen was zu der Arbeit im Bereich Bildung im Landtag sagen und auch nochmal gerne Werbung machen für den AK Bildung NRW. Und erzähl jetzt so ein bisschen einfach, um ein paar Leute vielleicht zu motivieren, damit zu arbeiten, wenn euch das recht ist. Ja, sehr gerne. Fang mal eben an, also bei uns die Schwerpunkte im Landtag sind im Moment digitale Agenda, ganz speziell Open Education Resources, da haben wir einen Antrag zugeschrieben, eine Anhörung gehabt, da arbeiten wir massiv dran weiter und das ist ein Antrag, den haben wir an Schleswig-Holstein weitergegeben und die haben den dort eingebracht und die schleswig-holsteinische Landesregierung ist also mit denen ins Gespräch gekommen. Wie gesagt, ich habe mit Sven Krumbeck heute telefoniert, da scheint sich was zu tun. Der hat da mit der Schulministerin gesprochen, also wo man einfach ganz schön sieht, dass das klappt eigentlich in Ansätzen ganz gut mit anderen Fraktionen, wird auch uns nächstes Jahr weiter begleiten, ist halt Kernthema, ganz wichtiges Thema, auch was die Schulausstattung mit Endgeräten betrifft. Werden wir dranbleiben. Das nächste große Thema, was wir haben, ist der offene Ganztag. in NRW, das wird alle Kommunalen nächstes Jahr massiv betreffen, weil der offene Ganztag total unterfinanziert ist. Und da haben wir jetzt einen Antrag zugestimmt, da wird es eine große Anhörung zu geben. Und ich bin davon überzeugt, das wird in den Kommunen ein ganz großes Thema werden. Wir versuchen gerade eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die Träger des offenen Ganztags einzuladen. Wir haben jetzt 3000 Adressen, die wir jetzt Anfang des Jahres anschreiben und zu einer Veranstaltung einladen werden. Da werde ich aber sicherlich auch euch noch informieren. Da seid ihr natürlich auch herzlich zu eingeladen. Dann haben wir gehabt Nachteilsausgleich. Das heißt, wenn Leute das nicht wissen, da geht es darum, dass Schüler mit einem Handicap bei Klausuren, sag ich mal, einen Vorteil gewährt bekommen, indem sie vielleicht länger arbeiten können oder Hilfestellung bekommen. Und an dieser Stelle möchte ich euch einfach ganz kurz erzählen, dass das für euch alle total Sinn macht, wenn ihr Ideen habt, euch an uns zu wenden. Diese Idee des Antrags Nachteilsausgleich, die kommt von der Piratin, von der Sandra. Und wir haben die in den Landtag eingeladen, die hat uns das vorgestellt. Dann haben wir mit Verbänden gesprochen, dann haben wir einen Antrag geschrieben. Dann haben wir eine Anhörung dazu gemacht. Und der Stand der Dinge ist im Moment so, dass die Fraktionen Rot-Grün gesagt haben, ja, ihr habt recht, da muss was getan werden. Und wir setzen uns jetzt bis Februar hin und machen mit Rot-Grünen gemeinsam einen Antrag. Das heißt, da passiert jetzt was. Es wird einen Erlass geben, da wird sich was ändern. Und im Grunde ist Sandra daran schuld, weil sie hat das Ganze initiiert. Und ich finde, das ist echt so Best Practice. Das ist das, was wir uns mal vorgenommen haben. Und deshalb kann ich euch alle nur motivieren und ermuntern, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr glaubt, das ist ein Thema, jetzt nicht nur in Bildung, euch an uns zu wenden. Weiterlaufen wird sicherlich das Thema Inklusion. Das nächste ist Entwicklung der Schullandschaft. Das heißt, im Moment aufgrund des demografischen Wandels werden sicherlich einige Schulen nicht zu halten sein. In allen Kommunen geht es darum, richten wir eine neue Gesamtschule ein, anstatt einer Hauptschule, einer Realschule. Die Frage der Sekundarschulen. Und ich kann hier wirklich nur jedem sagen, der in einem Schulausschuss ist, sich zumindest bitte, bitte auf die Liste AK Bildung einzutragen und da mitzuarbeiten, weil ich glaube, wir können da unheimlich viel, der euch vor Ort oder sich im Ernstfall auch persönlich an mich wenden. Ich gehe morgen zur Konferenz, da werden langfristige Entscheidungen getroffen, da geht es um so Fragen wie, dürfen Schulen überhaupt noch Schüler abschulen, das betrifft insbesondere das Gymnasium, es geht so um Fragen wie, wenn ich einmal einen Schüler aufgenommen habe, dann muss ich den an dieser Schule zu einem Abschluss führen, ganz, ganz spannende Fragen und ich möchte nochmal wirklich ganz dringend hier Werbung machen, im AK-Bildung mitzuarbeiten und sich aktiv da einzubringen. Wir haben da bestimmt noch Luft nach oben hier in der Piratenpartei NRW. Ich möchte ganz kurz einen kleinen Wermutstropfen aus der heutigen Haushaltsdebatte mit einbringen für den Bereich Bildung. Darf ich dich kurz unterbrechen, Grump? Ja, natürlich. Ja, danke Moni für die Werbung für den AK Bildung NRW. Ich kann das nur unterstützen. Ich würde dich bitten, in deinen Gesprächen mit dem Sven in Schleswig-Holstein vielleicht auch so für den Tellerrand zu werben. Habe ich nicht akustisch verstanden. Ich würde dich bitten, wenn du in Gesprächen mit dem Sven aus Schleswig-Holstein bist, auch für den Tellerrand zu werben, also für die Bildungspiraten, die die Bundesländer vernetzen. Wir haben heute in dem Telefongespräch verabredet, dass es einmal ein Fraktionentreffen der Bildungsleute, also mit Referenten und so geben soll, wo es tatsächlich um gemeinsame Anträge geht, also um ganz, ganz spezielle Dinge. Und der Plan ist, an dieses Treffen, also das vielleicht an einem Donnerstag, Freitag zu machen und den Samstag dann zu nutzen für ein allgemeines Bildungstreffen, wo wir alle Bildungsleute aus Deutschland einladen, aus allen Bundesländern, dass man das so ein bisschen kombiniert. Also das ist ja angesprochen worden, dass wir ein großes Bildungstreffen machen wollen und ich fände es eigentlich ganz cool, wir würden das irgendwie miteinander kombinieren können. Ja, klasse. Sprich den Wilk an, der macht ja den Tellerrand. Ja, also ich werde das im Januar, wie gesagt, da koordinieren und dann, klar, der AK-Bildung ist dann natürlich auch in der Planung drin. Super, danke dir. Entschuldigung, Grampi. Entschuldigung, wenn ich hier gerade so zwischengegangen war. Ich fand es halt nur ganz wichtig, noch kurz zu erwähnen, dass heute im Haushalts- und Finanzausschuss unser Änderungsantrag in Bezug auf OER, den wir im vergangenen Jahr ja auch gestellt hatten und der ja dann interessanterweise auch umgesetzt worden war von SPD und Grünen, in diesem Jahr abgelehnt worden ist, gerade eben im Haushalts- und Finanzausschuss. Ich vermute oder wir vermuten nach einem kurzen Gespräch, dass dies vielleicht daran liegen könnte, dass wohl die SPD auf Bundesebene einen entsprechenden Haushaltsantrag eingebracht hat, bundesweit 2 Millionen Euro für OER-Ressourcen als finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt ja auch noch eine dritte Lesung des Haushalts im Landtag NRW, sodass wir da dann vielleicht mit einer modifizierten Version nochmal aufschlagen könnten. Das wollte ich nur gerade sagen, wo Moni auch hier ist. Nee, also die Hintergründe sind schon noch etwas differenzierter, das ganze Knicken. Ja, wenn du sagst mir das jetzt, der ist ja gestern auch schon, also unser, der politische Antrag ist ja gestern auch schon im Schulausschuss abgelehnt worden. Und ja, das führt jetzt hier einfach zu weit, aber ich sag mal, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Genau. So viel, glaube ich, von meiner Seite für heute, außer es gibt noch Wünsche. Ja, wunderbar. Vielleicht wirklich noch einen letzten Satz. Ich komme jetzt gerade, also deshalb war ich halt auch nicht im Thema, ich komme hier gerade von einer Diskussion in Bochum, wo es einen erbitterten Kampf gegeben hat gegen Leute, von Leuten, die halt in diese, für dieses dreigliedrige Schulsystem sind. Wir haben also in einem Stadtteil ein Gymnasium, eine Realschule, eine Hauptschule, und dieser erbitterte Kampf, dann das vielleicht in eine Gesamtschule umzuwandeln, das wird alle Kommunen in den nächsten Jahren treffen. Und deshalb wirklich, das ist, nee, eigentlich keine Bitte. Ich glaube tatsächlich, dass alle Leute, die im Schulausschuss sind, bitte, sich den Input holen von den Leuten im AK Bildung, die, sag ich mal, seit Jahren an diesen Themen arbeiten und einfach helfen können. Und darauf achten, dass jetzt schon Zügigkeiten für Hauptschulen und Realschulen festgelegt werden, um genau dem entgegenzuwirken. Genau. Also ne, gerade im ländlichen Bereich wird das ein absolutes super, super, super Thema. Und wir können euch einfach auch Infos geben, die euch eine Diskussion erleichtern, wenn ihr wisst, was sind die gesetzlichen Vorgaben, wie kann man da argumentieren. Ja, ich kann nur immer wieder sagen, wendet euch an mich oder kommt in den AK und wir helfen euch, wo immer wir können. Vielen Dank. Gibt's und da ich grätsche wie immer ganz kurz dazwischen, das werde ich hoffentlich auch mal durchziehen wieder. Bei der Gelegenheit, wenn ihr ein AK-Treffen haben solltet, schert euch nicht, dieses auch anzukündigen. Das gilt für alle AKs, zumindest auf die NRW-Diskussionsliste. Jeden Termin draufkloppen, der wegen irgendwas stattfindet, immer auch gerne die Mailingliste dazu und immer auch gerne den Wiki-Bereich dazu. Danke, Entschuldigung. Oder am besten Entschuldigung. Auf die Info, oder? Ich sage ja zumindest auf die NRW-Diskussionsliste und wenn auf die Info, dann auch dahin, aber an beide Listen separat. Das ist auch vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Aber auf die NRW-Diskussionsliste schadet halt auf jeden Fall auch nicht, weil das belebt die Liste. Genau. Ende. Vielen Dank für den Einwurf. Wichtig. Tu Gutes und rede darüber, sonst kriegt es nämlich keiner mit. Hat da jemand Fragen zu, noch Anregungen, Ideen, irgendwas? Wollt irgendjemand noch was zu einem anderen Arbeitskreis erzählen, der unglaublich wichtig ist und viel zu wenig in der Öffentlichkeit bisher stand? Dann hätte er jetzt irgendwie eine Minute oder zwei Zeit dazu, sonst würde ich einfach weitermachen. Dann nutze ich jetzt das Wort und möchte dafür werben, dass alle Interessierten sich an den zuletzt immer mittwochs stattfindenden Mumble Sessions, eigentlich von Michelle, aber letztlich von der AG Struktur zu beteiligen. Wir reden da über bessere Partizipationsmöglichkeiten innerparteilicher Natur. Ja, da war jetzt gestern der zweite Termin, ne? Genau, gestern ging es um die persönliche Delegation, also nicht um die Delegation 1.0, sondern um andere Möglichkeiten. Und in der nächsten Woche werden wir dann die normalen Delegationen, also die jedermann sich vorstellen kann, besprechen wollen. Und wir planen zurzeit ein Real-Life-Treffen. Dazu gibt's ein Doodle. Den, ich such's dir raus. Ja, den wir gerne hier eben posten können. Voilà. Ich hab's auch mal ins Protokollpad reinkopiert. Für die Zuhörer könnt ihr gerne in das Protokollpad nochmal reingucken, ins Protokoll reingucken. Unter Bericht Fraktion findet ihr das Doodle. Da wird der Termin dann im Prinzip ausgehandelt, wann man sich trifft. So, wunderbar. Dann vielen Dank an die MDLs, wollt ihr dann wieder runterhüpfen? Oh ja, natürlich. Dankeschön. Jo. Gut. Dann würde ich jetzt zum ersten Punkt der Tagesordnung kommen. Die Finanzen lese ich nicht vor. Aktualisierung der GO. Und zwar geht es da um die Aufgabenverteilung der einzelnen LAFO-Mitglieder der neuen. Da habe ich jetzt aktuell reingeguckt und habe bisher nur den Bernd, den Manfred und den Marc drin. Ja, das reicht aber doch auch. Warte mal, die anderen sind noch verteilt. Ja, ich finde es immer noch gut, wenn wir uns mal treffen können deswegen, aber wir können das Ding auch erstmal. Ja, also es steht auf jeden Fall im Pad schon mal drin. Ist die Frage, ob wir das jetzt noch ergänzen oder jetzt noch diskutieren oder da nochmal einen extra Termin zu machen. Wie gesagt, wir brauchen dafür eigentlich einen extra Termin und wir können, weiß ich nicht, wenn es kein, wir können es jetzt erstmal so annehmen, meinetwegen auch, soll mir egal sein. Mhm. Das tut dann, ja auch keinem weh, ist ja quasi die alte. Dann bitte ja. Ich aber auch die wenigen textlichen Änderungen nochmal wahrzunehmen, wer es noch nicht gelesen hat. Ja. Also, Daniel, Bernd und wo ist der Dennis eigentlich? Ah, da kommt er. Und Dennis, wir haben hier ein Pad mit den neuen Punkten der Aufgabenverteilung. Guckt da mal bitte drüber, falls euch da noch irgendwas auffällt, auch an euren, an denen, bei denen, die jetzt schon ihre Tätigkeitsbeschreibungen drin haben, ob da noch irgendwas angepasst werden muss. Ich war gerade irgendwie leider irgendwie offline hier. Was Pad, Aufgaben? Ich habe da eine Ahnung von schon, ja. Ich poste also, die meinst? Nummer. Ja. Das ist die Geschäftsordnung mit den Tätigkeitsbereichen der Aufgabenverteilung im Vorstand. Das ist übrigens Paragraph 16, sehe ich gerade. 15, 16. Jo, korrigiere ich mal. Gut, dann würde ich sagen, stimmen wir das jetzt ab. Passen das dann vielleicht in der nächsten Woche nochmal bei einem Mumble-Termin verfeinert ab. Und beschließen das dann im Umlauf. Aber so weiß zumindest oder jetzt... Oder machen wir im Umlauf, ja. Genau, so wissen zumindest jetzt die Leute, die jetzt nicht in der Besprechung dabei sind, in welche Richtung es geht. Also wir haben jetzt zum Beispiel beim Daniel kommt noch das Verwaltungsportal dazu. Bernd macht Finanzverwaltung, Budgetplanung, Rechenschaftsbericht, Führung des Schatzmeisterteams, Spendenakquise. Der Masch macht innerparteiliche Vernetzung, Kommunikation mit allen Akteuren, Ausbau und Betreuung der Organisationsstrukturen wie Arbeitskreise, Kreise und so weiter, Vernetzung mit Landtags- und Kommunalmandatsträgern, Regio-Mumble, regionale Vernetzung, Pico NRW und Kampagnenfähigkeit fördern. Und der Artgerecht macht Lizenzverwaltung, Werbemittel, Betreuung Landesgeschäftsstelle und Support Mitgliederverwaltung. Gut, dann frage ich mal von unten ab, Bernd. Dafür. Der Stahlrabe. Dafür. Dennis. Dafür. Ich bin auch dafür, Masch. Dafür. Daniel. Dafür. Alles klar, damit hätten wir jetzt eine Geschäftsordnung, eine neue. Wunderbar. Nächster Punkt, Wiedervorlage, Ticketnummer 122221, Antrag zur Änderung der LAFO-GO bei Überziehung Finanzantragsbudget. Das hatten wir in der letzten Sitzung schon. Wie waren wir da verblieben? Wollten Bernd dabei haben. Ja. Wir hatten Bernd dabei, Bernd wollte sich das durchlesen. Ich möchte das eigentlich hier auch gar nicht, wir haben das schon zweimal diskutiert, ich möchte es gar nicht weiter diskutieren. Ich möchte das Ding ablehnen, ich habe das jetzt auch schon zweimal gesagt, ich bin der Meinung, das gehört in die Satzung, in die Finanzordnung. Gut, gibt es da noch Gegenrede oder irgendwelche anderen Meinungen zu? Dann würde ich das jetzt abstimmen. Alles klar. Daniel. Dagegen. Masch. Enthaltung. Ich bin auch dagegen. Ich denke auch, das ist Satzungssache. Dennis. Dagegen. Dann der Daniel. Dagegen, denke ich mal. Und der Bernd. Dafür. Du bist der Meinung, das wäre gut. Ja. Okay. Aber ist ja sowieso. Ja. Ich bin auch der Meinung, das wäre gut. Es ist aber die falsche Stelle. Es gehört nicht in die GO. Aber gut, die Abstimmung ist durch. Gut, alles klar, damit ist das Ding abgelehnt. Nächster Antrag ist Ticketnummer 122878. Antragsteller von Ordnungsmaßnahmen in Verfahren einbeziehen. So, jetzt sehe ich hier gerade, dass der NetNerd nicht anwesend ist. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir jetzt, glaube ich, schon dreimal den geschoben haben, weil er nicht da war. Und ich bin dafür, dass wir den jetzt abstimmen. Gibt es da Gegenrede zu? Sonst würde ich dann jetzt abfragen. Nein, behandeln wir jetzt einfach. Okay. Gibt es da irgendwelche Wortmeldungen zu? Da gibt es von meiner Seite die Wortmeldung zu, dass ich mein Abstimmverhalten jetzt natürlich schon weiß, aber da gerne zusagen würde, dass der Antragsteller den gerne noch einmal stellen darf, wenn dann sicher ist, dass auch zur Behandlung anwesend sein wird. Also wir haben jetzt, glaube ich, dreimal angeschrieben, oder Vaku? Kurze Frage, wurde der nicht auch geschoben, nicht nur weil er nicht da ist, sondern weil da nochmal Rücksprache mit der Datenschutzbeauftragten erfolgen sollte? Ja. Ist das schon passiert oder gab es da irgendein Feedback? Ja, die hat uns empfohlen, den komplett abzulehnen. Danke. Also nicht nur die Landesdatenschutzbeauftragte, sondern auch der Bundesdatenschutzbeauftragte hat uns gesagt, dass das nicht geht. Also inklusive Modul A, ja? Ja. Also das, die Empfehlung war, dass wir das grundsätzlich natürlich machen können, dass wir dem Antragsteller auch anhören, aber dass es nicht Teil unserer GO sein sollte, also dass es uns nicht vorgeschrieben wird. Ich muss hier gerade mal nachgucken, das ist ja echt schon lange her und da hatte ich auch schon was dazu geschrieben, ziemlich ausführlich sogar, ich lese gerade meine eigene Meinung nach. Ja, dann gebe ich euch nochmal Zeit, kurz zu überlesen. Paki? Ja? Tatsache, dass der Antragsteller Module genannt hat, deutet ja eigentlich darauf hin, dass er auch eine modulare Abstimmung wünscht. Ja, ist auch so vorgesehen. Also da steht überall dafür, dagegen, Enthaltung drunter. Okay, da ist nochmal eine extra Beschreibung drunter bei C, wenn A, B, beziehungsweise, also wenn A beziehungsweise B angenommen wurde. Ja, ist verstanden, nur weil wir es jetzt nur allgemein besprochen haben und nicht alles klar. So A können wir uns eh schenken, aber die Leute eh anhören, wenn es dann nicht klar ist, was der ganze Kram soll. Also meiner Meinung nach. Ja, aber Paki hat ja gerade schon gesagt, wir sollten uns da nicht selbst verpflichten. Nee, ich bin auch vollkommen gegen den ganzen Blödsinn. Also Susanne hat unter anderem auch als Grund dafür angeführt, dass einmal, was unten drunter auch schon steht, bei einer Ordnungsmaßnahme ist der Landesverband der Geschädigte und nicht irgendwie der Antragsteller. Und wir würden uns da eben zusätzlich unter einen hohen Druck setzen lassen, auch weil wir dazu gezwungen sind, den Antragsteller anzuhören. Und wenn das jetzt jemand ist, der uns was Böses will, dann kann das eben heißen, dass wir dahingehend beschädigt sind oder beziehungsweise, dass wir halt eben ein Problem damit kriegen. Und das sollte man in jedem Fall vermeiden. Also wie das immer so ist, das ist eine Sache des Vertrauens. So, seid ihr durch oder wollt ihr noch was sagen dazu? Also ich hatte damals gesagt, dass ich einige Ideen beziehungsweise einige Ansätze gar nicht so schlecht finde, aber dann doch irgendwie nicht richtig zu Ende gedacht, muss ich gestehen. Und da hätte ich jetzt gerne eigentlich mit Daniel drüber gesprochen, aber naja gut. Ja, was aus dem Antrag auch nicht so ganz herauskommt, oder hier nicht näher beschrieben ist, es inwieweit dieser, falls er angenommen werden sollte, wo der aufgeschrieben wird. Also soll der in die GO, soll es ein bestimmtes Schreiben geben, wie man mit Ordnungsmaßnahmen umgeht und so weiter. Das ist halt eben alles nicht festgelegt. Und das ist dementsprechend ein bisschen blöd. Ich muss mal eben ans Telefon gehen, da ist es der artgerecht. So, kann mir jemand helfen und eine Mumblebridge bitte runterziehen in den Sprechenraum oder Vorstandsraum, ist egal. Dann schicke ich dem Marc nämlich die Nummer. Vielen Dank. So, dann warte ich jetzt noch kurz, bis der Marc da ist. Dann kann er eben auch noch mal was dazu sagen beziehungsweise mit abstimmen, weil ich denke mal, der war bei den letzten Malen auch bei der Gesprächsrunde dabei. Namen zusammen. Hi Marc, wir sind gerade bei dem Antrag vom Daniel Schwert bezüglich Ordnungsmaßnahme und ich kann dir den jetzt nicht vorlesen, aber ich denke, du weißt noch, worum es geht und du hast ja auch mitbekommen, wie Susanne sich dazu geäußert hat, die Datenschutzbeauftragte, und ich würde den jetzt gerne abstimmen, wenn es nicht noch Gegenrede von dir gibt. Nee, mache ich. Ist zwar gerade ein bisschen kalt, aber fang schon mal an. Oh. Ich schick dir einen Pulli in Gedanken. Ja, ich habe einen an, sehr löblich, danke. Okay, also gibt's da noch Redebedarf zu? Sonst würde ich jetzt abstimmen. Nee, geh mal der Reihe nach durch. Boah. Dann fange ich bei dir an. Ich frag erstmal in Gänze und ich frag erstmal in Modulen. So, Modul A war, dass die Befassung mit einem Antrag auf Ordnungsmaßnahme regelmäßig auch dem Antragsteller nicht öffentlich angehört wird. Bin ich dagegen. Der Bernd? Dagegen. Der Daniel? Dagegen. Dagegen. Der Dennis? Enthaltung. Masch? Dagegen. Daniel? Daniel dann? Ja, dagegen. Ich bin auch dagegen. Damit ist Modul A abgelehnt. Modul B. Der Landesvorstand möge Antragsteller von Ordnungsmaßnahmen unter Einhaltung von Datenschutz nicht öffentlich mit Hinweis auf Vertraulichkeit über durch ihn eingeleitete Ordnungsmaßnahmen informieren bzw. ihn begründen, wenn keine eingeleitet werden. Puh, schwer. Würde ich mich sehr gerne enthalten. Okay. Der Bernd? Dagegen. Der Stahlrabe? Dagegen. Der Dennis? Enthaltung. Bin jetzt ein bisschen verwirrt, hier ist eine zweite Bridge drin. Masch? Dagegen. Daniel? Dagegen. Und ich bin auch dagegen. So, und Modul C war dann, wenn A bzw. B angenommen wurde, das heißt, das entfällt. Und dann steht da drunter noch, das ist Diskussion. Und warum steht da jetzt noch dafür Enthaltung und so weiter? Ach so, für den Ganzen. Verstehe. Okay. Ja, also das sind die drei Module, die haben wir jetzt abgestimmt und alle abgelehnt. Damit wäre der Antrag insgesamt auch abgelehnt. So, Entschuldigung, aber Modul C ist nicht abgestimmt. Wie bitte? Modul C ist auch nicht abgestimmt. Modul C Modul steht, C hat aber Bedingungen. Bei Modul C steht, wenn Modul A bzw. B angenommen ist. Ah, was dran. Das heißt, das bezieht sich ganz klar darauf, dass wenn eins von den beiden angenommen wurde, dass das dann auch noch abzustimmen wäre. Da wir aber beide abgelehnt haben, entfällt das ja. So. Ticketnummer 123524, Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Finanzplans für 2014. Antragsteller Piratenschlumpf. Da ist ein Google Doc. Da haben wir alle reingeguckt. Ich weiß nicht, habt ihr da eben noch mal drüber gesprochen, Bernd? Wir haben vor allen Dingen über den neuen gesprochen. Ich hatte mir den alten, also den jetzt modifizierten schon heute Nachmittag angeguckt. Sollen wir trotzdem bitten, den Piratenschlumpf, da er das Ganze erstellt hat, vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen. Hi, Schlumpf. Dann bitte. So, muss ich mir erstmal selber fertig machen hier. So, genau. Was habe ich denn da alles gemacht? Ja, ursprünglich kam das ja mal von einem Antrag von Solzgern und das Hauptproblem an der Sache war, dass wir irgendwelche Schätzungen für unseren Mahnungslauf angesetzt hatten, den wir aber nicht so in voller Höhe erfüllt gekriegt hatten. Sprich, wir haben eigentlich ein bisschen weniger Einnahmen gehabt. Das habe ich angepasst. Auf dem Einnahmensheet und auf dem Ausgabensheet. Moment, da muss ich erstmal wieder wechseln. Da sind natürlich zum einen schon die Zahlen eingeflossen, die bekannt waren an Ausgaben, die Budgets, die ihr verbraucht habt, und ergeben sich so ein bisschen die Reste, die da noch übrig waren. Das ist, glaube ich, alles Stand von vor, schlag mich tot, vom letzten LPT eigentlich, ne? So 4 Wochen oder sowas war das. Verändert haben sich da im Sheet Ausgaben in der Spalte D die farblich hinterlegten Dinger, da habe ich irgendwie dann entsprechend ein bisschen reduziert, weil wir ja die Mindereinnahme irgendwie kompensieren müssen. Wie viel soll ich noch sagen zu den Dingen? Bleibt uns noch etwas Geld übrig bis zum Ende des Jahres, sind ja jetzt nur noch 4 Wochen. Steht jetzt Saldo 255. Plus, minus, null. Die Sachen, die jetzt aber noch wichtig sind für den letzten Monat, die sind damit ja klar abgegolten, ne? Ja, also so Daueraufträge wie auch die Miete für die Geschäftsstelle und so ein Zeug, das ist ja alles schon irgendwie hochgerechnet, das sind ja Ausgaben, die man kennt, oder auch Server-Hosting, Lager, so Dinge, LPTs haben wir keine mehr. Ja, da sind halt noch irgendwie ein paar Budgetreste, die da rumlungern, die Reserve ist so gut wie aufgebraucht. Also Bewegungsspielraum habt ihr eigentlich nicht mehr viel für die nächsten zwei Sitzungen. Und aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass es dramatisch wäre. Ich frage vor allem deswegen, weil hier als nächster Antrag ja noch die Geschichte mit der Sicherheitspolitik kommt und mal gucken, was da jetzt noch so an Anträgen kommt. Ich habe jetzt noch nicht genau überflogen, was da kommt, aber dass wir halt ungefähr wissen im Verlauf der nächsten Sitzung und auch in den nächsten zwei Sitzungen, ob wir da noch Spielraum haben oder ob wir alles blocken müssen. Also es gibt ja diese Spalte Restbudget, Spalte E auf dem Sheet Ausgaben, da ist halt irgendwie so bei Reserve quasi nichts mehr. Da müsst ihr halt gucken, dass es irgendwie sich gegenseitig noch kompensiert, wenn jetzt natürlich irgendwie, sagen wir mal, ihr die 917 Euro für sonstige Reisekosten nicht mehr ausgibt, dann könnt ihr die natürlich für was anderes verwenden. Allerdings, ich habe jetzt nicht im Überblick, was ihr den letzten Monat so noch beschlossen habt an Ausgaben. Die sind da, glaube ich, noch nicht reingeflossen. Jetzt sehe ich, bei Vorstand Reisekosten inklusive Verwaltungsteam haben wir 10,5 veranschlagt und das sind aber erst 6,5 ausgegeben worden. Das heißt, da sind noch 4.000 Euro offen. Ja, da sei aber mal vorsichtig, weil die Reisekostenabrechnung, die kommen hoffentlich noch bis zum Jahresende. Also ich habe da auch noch einiges offen. Ja, ja, ich auch. Nee, deswegen frage ich. Ja, gerade Reisekosten vom Vorstand, das ist so ein Ding. Ich glaube, das ist üblicherweise so, bis November des Jahres hat man irgendwie so gut wie noch nie irgendwas davon gesehen. Das ist doch total schlecht abzuschätzen, weil ihr das immer so spät macht. Ja. Allerdings, auf der anderen Seite ist natürlich so, wer bis jetzt das Geld nicht brauchte, der braucht es vielleicht auch im Januar, Februar, März noch nicht. Und der kann sich vielleicht, ist der auch glücklich mit der Spende. Das ist also natürlich auch ganz schön. Ich werde es auf jeden Fall noch vor Ende des Jahres einreichen und werde mit Sicherheit einen Teil auch zurückspenden. Ja, okay, das war jetzt nur so ein Appell. Aber das ist halt extrem schwer zu schätzen, weil das kann ich überhaupt nicht schätzen. Ja. Wie viel da noch eingereicht wird. Außer die Teams, ich denke, die Teams werden das schon irgendwie so einigermaßen auf die Kette gekriegt haben. Okay. Gut, hat da noch jemand Fragen an den Schlumpf? Sonst würde ich das dann abstimmen. Daniel. Daniel Sann. Ja, dafür. Masch? Marsch. Okay, Marsch ist AFK, ich bin dafür. Entschuldigung, ich bin nicht AFK, ich habe vergessen, dass ich weggeklickt war. Ich bin dafür. Okay, Dennis? Dafür. Stahlraber? Dafür. Bernd? Dafür. Super, vielen Dank, Piratenschlumpf, für die Arbeit. Ich bin auch dafür übrigens, danke. Ach, Marc, hab jetzt gerade aufs Mumble geguckt und habe deinen Namen nicht gesehen, war ein bisschen abgelenkt gerade von der Diskussion. Okay, gut. Dann wäre als nächstes der Antrag Ticket Nummer 124470 Unterstützung der Piraten-Sicherheitskonferenz Sicherheitspolitik nach Snowden am 24. und 25. Januar in München im nächsten Jahr. Antragsteller ist der Wirkungstreffer. Ich weiß nicht, ob der da ist. Ja, der sitzt da unten, da hüpft er auch schon hoch. Ja, ja. Magst du was dazu sagen? Ja, hat wie beim wie vorletzte Woche, die ganze Veranstaltung ist gut durchgeplant, die haben gute Referenten. Das Ganze soll medial auch so verbreitet werden, dass es irgendwie die Verknüpfung zur regulären Münchner Sicherheitskonferenz hat. Also beide Veranstaltungen, also die Veranstaltung lebt da dann auch ein bisschen von, so die Gegenveranstaltung zu sein. Und ja, bitte unterstützt das einfach. Da wird Politik gemacht. Wir beklagen immer, dass zu wenig Politik bei uns, die Politik bei uns nicht im Vordergrund steht. Und das ist einfach eine wunderbare Gelegenheit, sowas zu unterstützen. Vielen Dank. Mag da jemand noch positiv oder negativ sich zu äußern? Finde es unterstützenswert, aber ich vermisse ja noch das Volumen, also die Höhe der Unterstützung, und würde gerne noch das Budget 2015 dazu hören. Volumen der Unterstützung habe ich ja in den Antrag geschrieben. Ein euch angemessener Betrag, der ihr Ziel ist, 7.500 Euro. Das habe ich ja auch in den Antrag reingeschrieben, wie die kalkuliert haben. Bisher sind 4.500 Euro gedeckt. Moment, der Stand ist aber, dass sie da noch nicht nachgefragt haben in den östlichen Bundesländern, wo sie jetzt auch noch irgendwo Geldreserven entdeckt haben, aber dass wir uns einfach auch solidarisch zeigen und da können ja 500 Euro sein. Ja, aber die Frage war jetzt nicht an den Bedarf der Veranstaltung, sondern was wir hier jetzt LV NRW uns für ein Volumen vorstellen. Das ist nirgendwo aufgeführt bis jetzt. Das ist richtig. Würde ich gerne was zu sagen? Ja. Zwar folgendes, wir hatten ja noch der alte LAFO hatte ja noch ein Budget beschlossen, eigentlich für die Einweihung der LGS, beziehungsweise für die Einrichtung der LGS, das waren 1.000 Euro, da bin ich bei weitem nicht gelandet, da sind noch gute Reserven, ich würde dann davon, ich mache nächste Woche die ganzen Abrechnungen, da bleiben gut 200 Euro übrig, die würde ich dann empfehlen, dafür reinzusetzen. Okay. Ich habe auch eben vernommen, ihr habt euch vorher schon vor der Sitzung unten in dem Raum Schatzmeister-Sprechstunde mal besprochen und seid so ein paar Sachen vom Budget 15 durchgegangen. Bernd, reicht dir das oder hast du da noch Redebedarf? Reicht mir was? Also reicht dir diese Vorbesprechung, die ihr eben hattet, um jetzt hier, einen Betrag dazu zu geben oder... Solzken fragt zu Recht, mich würde mal interessieren, was die anderen so gegeben haben. Weiß das zufällig jemand? Warum? Um mal zu sehen, in welchen Dimensionen wir hier so schweben. Bayern hat. Ja. Wir sollten uns. Der politische Geschäftsführer von Bayern, der müsste das eigentlich wissen, oder? Ja, hallo, Olaf, Mikro. Es gibt unterschiedliche Beträge, die in diese Sicherheitskonferenz fließen und geflossen sind. Es gibt zum Beispiel Leute wie die Schweizer, die meines Wissens nach 500 Euro gegeben haben. Der Bayerische Landesvorstand hat 1.500 gegeben und managt die Unterbringung. Und jetzt ist es an euch zu überlegen, wie viel ihr verantworten könnt. Und was passiert denn, wenn das Geld nicht aufgebraucht wird? Überflüssiges Geld wird meines Wissens nach zurück überwiesen. Also es versickert nicht in irgendwelchen Kanälen. Ja, Geld ist nie überflüssig. Machst du dann die Abrechnung oder wie nachher? Die Abrechnung läuft nicht über mich, also die politische Geschäftsführung in Bayern, sondern es ist ja eine Bundesveranstaltung, nur sie ist in München, um eben die Verbindung zur Münchner Sicherheitskonferenz auch zu visualisieren und herzustellen. Bei uns ist es der Geldpirat, der also den Daumen auch ganz fest drauf hat, dass nichts irgendwie in falsche Kanäle läuft. Aber sonst würde auch, weil der Bundesvorstand eben daran beteiligt ist, manches über den Bundesvorstand laufen. Aber das ist nur ein kleinerer Teil, meine ich. So, also wir haben soeben gehört, dass aus einem nicht ausgeschöpften Budget ca. 200 Euro frei wären. Und wir haben soeben gehört, dass wir irgendwie noch lustige 255 Euro Rest 2014 haben. Das ist für mich der Maßstab für die Frage, welche Summe wir denn dafür aufwenden werden. Dass wir was aufwenden werden, damit bin ich sehr einverstanden. Ja, ich werfe einfach mal die Zahl 400 in den Raum. Hat da jemand was gegen oder ja, eher weniger? Dann sind wir nackt und handlungsunfähig. Na, handlungsunfähig ja nicht. Das sind ja laufende Sachen, die noch bezahlt werden und wo auch Budget für da ist. Dann haben wir nur nicht mehr Budget, um große Spielereien zu machen oder irgendwas Lustiges zum Weihnachtsfest. Oder müsst ihr alle auf eure Geschenke verzichten zu Weihnachten, ne? Ja, oder auf unsere Reisekosten, ne? Dann haben wir keine Handlungsoption finanzieller Natur für zum Beispiel Weihnachten statt Angst. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass bei den Telefonkosten jetzt noch was eingespart wird, denke ich. Sieht jetzt nicht so miserabel aus, aber ich will jetzt auch nicht mit dem Geld um mich schmeißen. Ganz andere Frage, warum soll Landesverband NRW das hier unterstützen? Das hat irgendwie nichts mit Landesthemen zu tun. Wir machen in NRW ja Kommunalpolitik und Landespolitik und das ist ja Bund, Europa und irgendwie Außenpolitik. Und warum soll jetzt der Landesverband, der eh aktuell finanziell knapp dran ist, da jetzt noch Geld zuschießen? Dass es auf der Veranstaltung steht, mag ja alles sein. Das hat aber damit nichts zu tun. Ja, es ist grundsätzlich eine Tradition, dass die Landesverbände, wenn die irgendwelche Veranstaltungen machen, durchaus auf die anderen Landesverbände zugehen. Also das ist jetzt nichts Neues, finde ich. Das ist auch eine grundsätzliche Tradition, dass in NRW mit dem Geld bisher nicht so gut umgegangen wurde. Das sehe ich anders, aber gut. Das kannst du so sagen. Wortmeldung? Ja. Diese Veranstaltung ist, um das nochmal zu betonen, nicht eine bayerische oder eine nordrhein-westfälische oder eine sächsische Veranstaltung. Sie ist durchaus von diesen Landesverbänden, aber auch personell unterstützt. Das heißt also, wenn wir in München jetzt die Piraten beispielsweise strapazieren und für die Unterbringung der Referentinnen und Referenten sorgen, dann unterstützt natürlich auch der Landesvorstand die Leute vor Ort, aber auch andere Leute, etwa aus Sachsen-Anhalt, kommen dahin. Das heißt also, egal in welcher Höhe und wenn es die Höhe Null wäre, die ihr bereit wäret, dieser Veranstaltung zukommen zu lassen oder sie zu unterstützen. Ihr seid auf jeden Fall, ob ihr jetzt aus Nordrhein-Westfalen kommt oder aus Hamburg oder aus Berlin, eingeladen, dorthin zu kommen. Wenn ich auch noch mal in die ganz unterste Schublade greifen darf, wir geben für so viel Scheiße Geld aus. Und das ist echt was Sinn. Scheiße, bitte. Klagen vom, irgendwie die persönlichen Klagen von Bruno Gerd Kramm. So, und das ist eine Veranstaltung, nochmal, die ist gut geplant, die ist sinnvoll, die hat auf jeden Fall das Potenzial, uns in die Medien zu bringen. So, verdammt noch eins, es kann doch nicht so schwer sein, dafür ein bisschen Geld zu geben, im Sinne auch einer parteiinternen Solidarität. Wir sind ja noch immer, ob jetzt aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen, alle Piraten und ich denke, wir sollten die Leute da unten auch unterstützen, weil wenn es ins Fernsehen kommt, im Rhein-Erft-Kreis gucken sie auch Fernsehen und lesen sie auch Zeitung. Wir haben übrigens auch 50 Euro dazu gegeben. Also jeder Cent zählt, das darf ich nochmal unterstützen. Es ist wirklich so, diese Veranstaltung ist keine rein Münchner Veranstaltung. Ich selbst bin beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und bin trotzdem bayerischer politischer Geschäftsführer. Unterstütze das und bin dafür, stehe dafür auch gerade, dass es ein Erfolg wird. Wir haben die Bundespresse auf unserer Seite. Es ist schon angelaufen, dass dafür getrommelt wird. Es wird noch sehr viel besser werden. Es wird hörbar werden im Dezember. Und ich lade euch alle ein, nicht nur etwas zu spenden, etwas dazu zu geben, sondern auch nach München zu kommen und diese Veranstaltung personell zu unterstützen. Und zwar jetzt nicht jetzt Arbeit zu leisten, sondern einfach vor Ort auch zu sehen, dass es erfolgreich sein kann, wenn man sich als Pirat in einer bestimmten Art und Weise politisch äußert. Und hier geht es eben um ein Kernthema der Piratenpartei. Dolsken möchte etwas beitragen. Dolsken, bitte. Dankeschön. Ich habe ja einmal zu der, ja, das mit den anderen LV hat mich einfach nur mal so als Größenordnung interessiert. Gar nicht so jetzt, wir wollen nicht mehr geben oder was weiß ich. Das war einfach nur, um meine Richtwert zu haben. Mir ist nicht ganz klar geworden, was aus eurer Diskussion eben, was ihr an finanziellen Spielraum irgendwie noch seht, aber das ist jetzt nicht Kernpunkt. Mich würde mal interessieren, aus Bayern vielleicht nochmal, was ist die konkrete Zielsetzung dieser Veranstaltung, was sind da für Referenten, was sind da für Themen, vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz umreißen, sodass man noch ein bisschen besser einen Eindruck bekommt, wofür denn da jetzt da gespendet werden. Moment, das habe ich alles in den Antrag geschrieben. Das steht alles im Antrag. Okay, steht im Pad, steht im Pad, soll es können. Ich habe das Pad nicht aufeinander. Ich kann den Pad-Link auch nochmal gerne posten. 340. So. Also wir sind jetzt immer noch nicht bei einem Betrag. Der schwankt irgendwie zwischen 200 und 400 Euro. Kann ich, ich persönlich, sage ich mal, dazu gehen. Du kannst da selbstverständlich für spenden, aber wir werden jetzt hier keine Entscheidung treffen, die aufgrund deiner Spendenzusage zustande kommt. Genau. Das ist nämlich nicht legal. Also wer dafür gerne, wer gerne spenden möchte, soll das bitte also mit einem zweckbedingten Spende tun. Das reichen wir dann natürlich weiter, aber das wird nicht Teil dieses Antrags jetzt sein. Insofern, also mein Vorschlag ist, wir treffen uns da irgendwo in der Mitte bei 300 Euro. Wenn jemand einen anderen Vorschlag hat, dann würde ich zweimal abfragen. Keine Gegenrede? Also ich wollte zumindest auch nochmal meine 2 Cent hier reinschmeißen. Ich glaube schon, dass es jede Menge Veranstaltungen gibt, die nicht nur einen guten Willen in sich haben, sondern die sicherlich auch auf der einen oder anderen Seite sinnvoll und vernünftig sind und auch vielleicht ganz gut in die Zeit passen. Ich frage mich halt nur, ob ich insgesamt im nächsten Jahr, ich sag mal vorsichtig, sinnvollere Gelegenheiten gibt, Kohle auszugeben. Und ich sag ganz ehrlich, ich bin da völlig zwiegespalten. Ich würde mich wahrscheinlich bei der folgenden Abstimmung auch enthalten wollen. Wortmeldung? Wortmeldung. Ja, war ja klar. Nike Dieler? Ja, danke für diese Frage eigentlich. Ich sehe das folgendermaßen, dass wir mit unseren jetzt auch neu gewählten Landesvorständen eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen, die mittel- und langfristig auf wichtige Aspekte der Piratenpartei abzielt. Das heißt also, die Art und Weise, wie wir bislang rangegangen sind und Themen transportiert haben, war offensichtlich nicht zielführend. Was wir also gemacht haben, ist bei dieser Veranstaltung bereits vor Monaten anfangen und zu überlegen, was kann wirklich die Piratenpartei absetzen von anderen Parteien und wohin wollen wir? Das heißt also, die Planung für diese Veranstaltung läuft bereits seit 3 Monaten. Wenn wir jetzt vielleicht auf das Jahr 2015 schauen, dann könnten da durchaus noch sehr viele schöne Veranstaltungen stattfinden. Die sind aber offensichtlich noch nicht in der Planung. Wenn also eine gute Sache in Planung ist, dann sind wir jetzt an dem Punkt gelangt, wo es um die Finanzen geht. Und da bitte ich um etwas Solidarität. Danke. Dann bitte noch eine kurze Nachfrage, bevor der Wirkungstreffer dran ist. Wen habt ihr denn bisher medientechnisch eingeladen und wer hat denn bisher zugesagt? Okay, ich habe hier beispielsweise eine Aufstellung von Alex Kohler. Ich kann im Moment nicht in das Pad schauen. Wahrscheinlich gibt es da auch noch andere Aufstellungen. Yvonne Hofstetter, wahrscheinlich jedem bekannt, der irgendwas mit Datenschutz, Datentransparenz und Big Data zu tun hat, wird als Buchautorin natürlich ihre Herausforderungen in der Sicherheitspolitik einleiten, dann ist Dr. Robert Imre dran. Nee, wir Presse und Medien, nicht Referenten. Du zählst gerade die Referenten auf, weil du hebst immer darauf ab, dass das Ganze ein unheimliches Medien-Echo geben wird, aber dann müsst ihr ja dann schon mit Medien Kontakt aufgenommen haben. Ach so, dann habe ich dich gerade falsch verstanden. Natürlich. Wir sind jetzt nicht mehr auf der Ebene einer TZ, sondern auf der Ebene vom Bayerischen Rundfunk, ZDF und ARD. Das heißt, die öffentlich-rechtlichen. Wenn du also die audiovisuellen Medien genannt haben möchtest. Bei uns ist die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine die Zielsetzung und die kleineren Zeitungen, die natürlich auch wichtig sind, genauso wichtig wie etwa Werbezeitungen. Aber hier geht es darum, ein breites Publikum mit einem gewissen Anspruch zu erreichen. Und da sind wir dran. Die Bundespresse ist, wie ich das vorhin schon angemerkt habe, auch involviert. Und das Ganze fängt dann an ab 1. Dezember. ich frage nochmal, auch der Giro hat es gerade schon gesagt, dass das natürlich sicherlich Ebene ARD, ZDF ist, das ist mir schon klar, das weiß ich auch. Aber mit wem habt ihr denn da jetzt schon gesprochen? Habt ihr da schon Zusagen bekommen? Sicherlich haben wir Zusagen. Möchtest du jetzt einzelne Kontaktdaten mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern? Das würde ich dir jetzt über diese Mumble-Sache nicht zugeben. Nein, dann würde ich auch gar nicht haben wollen. Interessiert mich gar nicht. Also die Detailschärfe würde jetzt einfach nur noch bedeuten, dass ich dir Namen nenne. Wenn ich das nicht machen brauche, dann verstehe ich die Frage nicht. Ist doch nicht so schwierig. Hat das ZDF zugesagt, direkt jemanden zu schicken, ja oder nein? Das können sie doch gar nicht. Wir sind doch gerade in dieser Planung, dass wir ab dem 1.12. alle Kanäle informieren. Das ist auch eher untypisch. Also du kriegst schon mal Zusagen von Redaktionen im Vorfeld, die sagen, ja, wir schicken jemanden vorbei, vielen Dank für die Einladung. Aber meistens melden die sich ein paar Wochen, wenn nicht sogar erst ein paar Tage vorher, bei größeren Veranstaltungen rufen die schon mal zwei Wochen vorher an, weil sie einen Ü-Wagen dabei haben oder irgendwas oder ein größeres Fernsehteam mitschicken. Aber da das ja erst Ende Januar ist und wir jetzt Ende November haben, das sind noch zwei Monate, das ist in der Presselandschaft eine halbe Ewigkeit. Da kriegst du halt eben pro forma Zusagen. Ich denke, dass wir uns da nicht allzu große Hoffnungen auf einen riesen Presseansturm machen dürfen. Also auch die letzten Konferenzen auf Bundesebene waren jetzt nicht mega gut besucht und hatten auch nicht ein riesen Echo. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr massiv Werbung macht für die Konferenz und die auch inhaltlich gut vorbereitet und jetzt schon mit den Journalisten in Gespräch geht, um die Themen anzuteasern und auch vielleicht Leute dazu haben, die eine gewisse Polarisierung im Thema Sicherheitspolitik ansprechen, dann wird die auch ein Erfolg. Und dann kann es auch sein, dass da durchaus der ein oder andere Bericht, vielleicht sogar Radio oder Fernsehen kommt. Aber wir sind in der bundesweiten medialen Wahrnehmung jetzt nicht so weit oben, dass so eine Konferenz das riesen Medienecho auslöst. Das so realistisch muss man sein. Dürfte ich kurz was einwerfen? Ja. Bevor wir jetzt hier einen Workshop ausarten, wie wir was machen, dürfte ich einen Vorschlag so als Kompromiss geben. 200 Euro haben wir ja gesehen, können wir freigeben aus einem anderen Budget. Wir beschließen jetzt 200 Euro und im Notfall sehen wir dann im Januar, was übrig geblieben ist und können im Januar im Notfall auch nochmal was nachschießen. Finde ich gut. Gegenrede? Nee, endlich abstimmen. Okay. Vako, schreibst du da irgendwie bei der Antragstellung irgendwo die 200 Euro rein? Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle das am besten passt. Müssten dann auch noch einen Budgetposten dazu. Da 1.0 Verwaltung sehe ich gerade, Zeile 461. Dann müsste... Nee, wo bin ich denn jetzt gelandet? Sorry. Ich bin nach unten gerutscht. Wenn ihr die 200 Euro nehmt aus dem LGS-Budget, dann wäre das LGS-Budget erstmal, oder? Ja. Zeile 428. Also das finde ich kacke. Wir können sicherlich Geld von einem Budget ins andere übertragen, wenn wir das wollen, aber wir sollten das nicht so budgetieren, denn die Budgets sind nachher da, um auszuwerten, für welche Bereiche wie viel Geld ausgegeben wurde. Und da wollen wir nicht eine Veranstaltung, die eigentlich auf ein Veranstaltungsbudget gehört, dann irgendwo auf der LGS haben. Wir können den Vermerk machen, dass das nachher umbudgetiert würde, aber das ist nicht das korrekte Budget. Dann mach einen Gegenvorschlag. Ja, dann sonstiges Reserve oder sonstige Veranstaltungen. Das ist ja jetzt eh nur noch für den einen Monat. 15.0, sonstige Veranstaltungen, mein Vorschlag. Dann gehe ich diesmal von unten hoch. Bernd? Enthaltung. Daniel? Dafür. Marc? Dafür. Dennis? Dafür. Ich bin auch dafür. Masch? Dafür. Daniel? Dafür. Wunderbar. So, wie gesagt, Leake Dealer, das ist erstmal, weil wir jetzt gerade mitten in der Budgetplanung sind, hast du mitbekommen, noch Diskussionsbedarf haben. Wenn da noch Bedarf ist, kommt einfach nochmal auf uns zu. Aber ich denke mal, ihr kriegt das auch so hin, wenn ich mir angucke, was da für eine Liste von Unterstützern und Leuten dabei ist, kriegt ihr das Geld auch so zusammen. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen auch des Landesvorstandes Bayern, der die Hauptlast hier jetzt trägt, auch in der Vororganisation. Und lade euch nochmals herzlich ein, wenn ihr die Zeit habt, die Kapazität, die Möglichkeiten, die Ressourcen einfach auch teilzunehmen. Also nicht um da Arbeit zu leisten, sondern teilzunehmen und mit dabei zu sein. Durchziehen. Danke. Jo, gerne. Den Rest des Vorstand. Danke. So. Dann wären wir jetzt beim nächsten Ticket. Ticketnummer 124875, Ausschreibung Teamassistenz Schatzmeisterei. Antragsteller ist der Stahlrabe. Das Ding hatten wir, glaube ich, schon mal. Das war geschoben worden. Schieß los. 23 Mal. Das Ding haben wir geschoben, weil der Superconductor sich das nochmal angucken wollte. Meines Wissens hat er das getan. Möchtest du, Bernd, dazu noch was sagen? Sonst würde ich das gerne endlich abstimmen. Nö, ich habe diese Stellenbeschreibung ja noch modifiziert, aber das ist minimal. Das war schon okay so. Und von da inhaltlich angeht, habe ich da eigentlich nichts hinzuzufügen. Gut, fürs Plenum noch diese Stellenbeschreibung, die ist noch nicht öffentlich, das ist nur ein Entwurf. Da müssen wir gleich auch nochmal was anpassen. Aber das wird dann auf Vorstandsportal veröffentlicht, wie immer. Und im Übrigen ist diese Stelle auch jenseits von irgendwelchen möglichen Spendenzusagen fest im 2015er Budget mit verankert. Okay. Gibt's da Gegenrede, Zurede, wohlgemeinte Worte, leere Worthülsen oder irgendwas anderes? Sonst würde ich den jetzt zur Abstimmung stellen. Gibt es nicht anscheinend. Gut. Daniel. Ja. Masch. Dafür. Ich bin auch dafür, Dennis. Ja. Marc. Aber sowas von. Stahl. Dafür. Bernd. Damit hätten wir einen zweiten Beschäftigten, eine zweite Beschäftigte dann irgendwann in den nächsten kommenden Wochen. Dankeschön. Wir kommen zum nächsten Ticket. Wirkungstreffer. Willst du noch was sagen? Ja, wie ist der Antrag ausgegangen? Achso, du meinst den mit der Konferenz, was du 200 Euro und wir gucken dann im Januar mit dem neuen Budget, falls irgendwie noch was fehlt oder so, sollen die nochmal auf uns zukommen. Hat sich Bernd enthalten? Ja. Okay, das wollte ich nur wissen. Jo, Alter. Nächster Antrag. Titel, Ticketnummer 124947, Einrichtung Dokumentenmanagementsystem, abgekürzt DMS. Antragsteller ist der Piratenschlumpf. Den hatten wir auch geschoben, soweit ich weiß. Magst du nochmal kurz beschreiben, worum es geht? Ja, letztes Mal hatten wir vor allem einen ähnlich lautenden Antrag vom Stahlrahmen diskutiert, was aber irgendwie neu ist. Und ich hatte mir dann irgendwie, ich glaube, beim Stahlrahmen ging es nicht um Geld. Ich dachte mir, stell dich nochmal irgendeinen Antrag mit Geld hinterher. Ob ihr das in der ausgibt oder nicht, steht ja noch auf dem anderen Blatt. Vielleicht sagt ja auch die Datenschutzbeauftragte so, nee, geht gar nicht. Aber da hätte man schon mal den das Geld beantragt oder genehmigt oder nicht. Ja, wir reden seit irgendwie, weiß ich nicht, seit zwei LPTs davon, dass wir mal ein Dokumentmanagementsystem haben. Dieses EQDMS wird halt in Berlin und Baden-Württemberg eingesetzt. Man kann natürlich auch andere Sachen machen. Ich will bloß nicht wieder diese Technik- und Tool-Diskussion haben, aber da kosten halt die Lizenz Geld. Das sind gleichzeitig Lizenzen, das heißt also, wenn man 5 Lizenzen kauft, kann 5 arbeiten, man kann trotzdem irgendwie 100 Benutzer einrichten, aber wenn der 6. versucht, sich gleichzeitig einzuloggen, dann ist halt Schluss, bis einer von den 5 rausgeht. Hier geht es einfach irgendwie hauptsächlich nur um die Kohle. Und ob der Gensek ist jetzt natürlich wieder nicht da, ob ihr es dann mal, also ihr könnt das natürlich auch gerne als Geldvorratsbeschluss treffen oder nicht. Ob es dann irgendwann mal eingesetzt und aufgebaut wird von der Technik, ist vielleicht noch eine andere Sache. Noch Fragen? Oder Stahlrabe, ja. Willst du noch was sagen? Ich will noch was sagen. Ich will was fragen. Was ist ein Geldvorratsbeschluss? Ja, nee, also dass du einfach beschließt, dass ihr das Geld ausgibt. Also ich meine, davon, dass ihr beschließt, dass ihr das Geld ausgibt, heißt ja noch lange nicht, dass es irgendeiner auch beschafft, oder? Das sind ja meistens zwei verschiedene Schuhe. Also wir stellen die Mittel dafür bereit, ob die abgerufen werden, ist eine andere Sache. Ja, vielleicht hat der Timmy ja als Gensek da noch technische, keine Ahnung, andere Ideen Ich würde ganz gerne, ich habe jetzt die Reihenfolge nicht mitbekommen, bevor noch Leute aus dem Vorstand reden, den X-Pack zu Wort kommen lassen, weil ich kann mich erinnern, dass der sich nochmal hinsetzen wollte und so eine Art Lastenpflichtenheft beziehungsweise so eine Erörterung machen wollte, ob das jetzt so für unsere Ansprüche überhaupt genügt. X-Pack, weißt du da jetzt mehr? Wir haben nach der letzten NAFO-Sitzung, wo das hier das Thema war, nochmal ein anderes System ausprobiert, sind aber auch da zum Schluss gekommen, dass es auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Haben noch mit ein, zwei Leuten gesprochen, die sagten im Prinzip auf dem Niveau, was wir das machen wollen. Und das ist im Prinzip erstmal mehr oder weniger, sag ich mal, ein dummes Datengrab. Ist das mit der Software vergleichsweise egal? Haben noch mal ein bisschen hinherprobiert, so vor allen Dingen Lennart und ich, haben das auch schon mal wieder aufgesetzt, das EcoDMS, das läuft also schon. Was die inhaltliche Struktur angeht, gibt es da irgendwie die Tage mal einen Termin, dass wir das mit Verwaltung und Schatzmeisterei besprechen, wie wir das denn dann sinnvoll inhaltlich strukturieren. Ansonsten würde ich momentan auch sagen, wir können bestimmt noch was testen und vielleicht gibt es auch noch irgendwo was Besseres, aber ich habe weder die Zeit noch die Nerv dazu und ich glaube sonst auch irgendwie keiner. Ansonsten läuft das wahrscheinlich nochmal wieder ein halbes Jahr. Von daher würde ich auch sagen, machen wir das mal. Hey, Lennart, wolltest du da noch was ergänzen, oder? Ja, das ist mehr oder weniger deckungsgleich zu dem, was X-Pack gesagt hat. Wir haben jetzt mal ein EcoDMS aufgesetzt. Es ist nicht das, was wir uns wünschen würden, aber wahrscheinlich für den Anfang erstmal ausreichend. Wie ist das, kurze Zwischenfrage, wie ist das mit dem System, was wir da auf dem Mail-Server haben, dieses, ist ja kein Exchange, aber sowas ähnliches, da gibt es ja auch die Möglichkeit, Sachen zu speichern. Das eignet sich wahrscheinlich eher nicht, oder? Um dich nicht zu blamieren, tun wir einfach so, als wenn du diese Frage nicht gestellt hättest. Okay, dankeschön. Gut, gibt's da seitens der Vorstandskollegen? Ja, Dennis. X-Pack sagte jetzt, beziehungsweise Lennart sagten jetzt gerade, dass es jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Jetzt denke ich da mal nicht an die Kosten, was irgendwie ein anderes System kosten würde, beziehungsweise was das kostet, sondern an die Migration. Ist es irgendwie möglich, das irgendwie auf ein anderes System zu migrieren, wenn wir sagen, okay, wir haben da was viel Geileres gefunden, oder? Es ist immer alles möglich, aber das Entscheidende, was der X-Pack gerade gesagt hat, ist, wenn wir da jetzt wieder anfangen, darüber zu diskutieren, dann können wir noch ein halbes Jahr ins Land ziehen lassen. Wir müssen jetzt einfach irgendwie mal was starten. Es gibt haufenweise Ansprüche. Ich habe ja auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, unter anderem mit Lennart und mit X-Pack und mit noch ein paar anderen Leuten. Die hätten gerne auch so ein Ding, was Workflows mit abbildet. Wie der Paki gerade schon diese Idee hatte. Man kann auch Plugins für den RT machen, für Dokumentenmanagement. Man kann auch Man kann auch Plugins für das Sage machen, für Dokumentenmanagement. Man kann Daniel, so vieles. Daniel, du verlierst gleich deinen Posten. Ja, lass uns das ein. Gleich ist der Sprechenraum mit 20 Leuten voll und dann haben wir eine fette Tool-Diskussion. Also lass uns da jetzt bitte zum Punkt kommen. Also Budget. Budgetposten. Ja. Sag mal einen Budgetposten. Ich hoffe, mich da auch noch mal eben einzubringen. Ich wollte nicht dazwischen hauen. Geiler Budgetposten, X-Pack, bin ich sofort bei dir. Okay, Marsch. Also ich würde das durchaus nochmal zurückstellen wollen, auch wenn ich jetzt Dresche kriege. Als Randinformation, ich habe mit diversen DMSen gearbeitet, ich habe diverse DMS eingerichtet, habe mich bis jetzt in der Diskussion zurückgehalten und finde das tatsächlich suboptimal, jetzt eine suboptimale Geschichte einzurichten. Würde aber den X-Pack und fragen wollen, ob die sagen würden, dass sie eine gute Marktübersicht haben. Also ich bitte darum zu beantworten, habt ihr euch eine gute Marktübersicht verschafft oder nicht? Also der Vorschlag EcoDMS kommt hier nicht von uns. Das ist halt das, was von extern reinkam, weil das irgendwie auch Bund und so einsetzen. Wir haben uns jetzt selber nicht irgendwie großartig auf die Suche nach allen möglichen Lösungen begeben, nein. Ja. Dann biete ich jetzt an, dass ich mir den Hut aufsetze, wenn ich mir wieder dazu komme, kann die mute den Mark mal. Okay, danke. Sorry Mark, ich habe dich muted, das hat keiner mehr gehört. Ich biete jetzt an, dass ich mir dafür den Hut aufsetze und bis Januar idealerweise mit X-Pack und Lennart und anderen Frage nochmal aufdröseln und dann entscheidungsreif bin. Wenn Timmy in der Zeit dazukommt, herzlich gerne, besser. Was war jetzt der Zeitrahmen genau? Ich habe sofort gegenredet. Solche Zeitrahmen haben wir schon, die hören wir seit 2 Jahren und es geht dann doch wieder in die Tool-Diskussion. Du bekommst das, was du bezahlst, es gibt geile Systeme, die kosten Geld, EcoDMS kostet sehr wenig Geld, es gibt auch kostenlose Systeme, die vielleicht das gleiche leisten. Ich möchte hier die Kollegen bitten, lasst uns das abstimmen und zwar positiv und das einfach machen, bitte. Das ist eins dieser Kernthemen, was die Leute bis zur Weißglut bringt, dass wir es nicht auf die Kette gekriegt haben, das aufzusetzen. Dann halte ich dem jetzt entgegen, dass du diese Aussage von mir noch nicht gehört hast. Okay, eine Bemerkung vielleicht. Hier so heiße Forum kennt er ja nicht. der musste sein. Ja, da wurden halt so DMS-Systeme getestet und da das EcoDMS aufgeschnitten. Ich habe den Test damals gelesen. In Ordnung. Das ist natürlich sicherlich kein vollständiger Überblick über den kompletten Markt gewesen. Ja, aber da hat das gut abgeschnitten. Ich kann da ja auch nochmal raussuchen, wo das war, aber kopieren darf man ja nicht. Also ich glaube, wenn wir das auch das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre nur nutzen sollten, um dann wieder auf ein geileres System zu steigen vielleicht, dann ist das schon ein Gewinn. Also das Thema war jetzt irgendwie in der Vorstandssitzung, glaube ich, seit August und es gab immer wieder die Möglichkeit, da Vorschläge zu machen. Ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns einfach mal entscheiden müssen und es gab jetzt nicht die megamäßigen Alternativvorschläge, auch zu dem Preis nicht. Ich glaube, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her finden wir da auch nicht viel, viel Besseres. Können natürlich jetzt gerne darüber abstimmen, Maschs Vorschlag anzunehmen, dass wir das nochmal zurückstellen. Wir können es aber auch direkt abstimmen, dann sehen wir ja, ob die Mehrheit dafür ist, das jetzt erstmal nehmen oder nicht. Und wenn nicht, dann müssen wir es eh nochmal überlegen. Soll ich was sagen? Als Budgetverantwortlicher für die Technik könnte ich das jetzt einfach auch beschließen. Ja, stimmt. Das ist noch 250 Euro. Gerne in die Fresse schlagen, wenn es schief geht. Dann mach das doch bitte dann. Also ist die drittletzte Aussage war, wenn wir das jetzt für ein Jahr einsetzen, haben wir schon gewonnen. Davor hat der Dennis irgendwann was zur Migration gesagt, was ich durchaus sinnvoll erachte, weil das hat Arbeit zu tun mit Zeitaufwand. Ich oder bezahlt ist aber jetzt unabhängig. Das gebe ich jetzt nochmal zu bedenken. Gut, das ganz verstanden, worum es da jetzt ging, Masch. Also es wurde gerade gesagt, und wenn wir das jetzt nur ein Jahr einsetzen, dieses MS, dann ist das schon ein Gewinn. Wenige Minuten vorher hatte der angewendet, also die Frage gestellt, wie das mit der Migrationsmöglichkeit des Systems auf zukünftige andere Systeme sähe. Da kann euch niemand was zu sagen und wir müssen dieses System ja jetzt erstmal initial bestücken. Ich denke, mit vorliegenden Sachen. Und wenn wir uns dann doch für ein anderes DMS-System entscheiden, müssen wir migrieren, wenn es geht. Ansonsten müssen wir wieder von Hand alles hin und her schieben. Das ist ein Riesenaufwand, der entweder ehrenamtlich oder bezahlt geleistet werden muss, ist nicht zu verachten. Also ein Jahr ein irgendwie geartetes DMS, vielleicht ein gutes DMS, EcoDMS, in Jahr kann aber auch mit Folgeverlusten einhergehen. Das möchte ich zu bedenken geben. Ja, aber das Risiko hast du bei jeder Software, wo du größere Datenmengen hin und her schaufeln musst. Also, ja, denn du hast definierte Schnittstellen und Möglichkeiten. Das ist eben ein Bestandteil möglicher Prüfung eines Systems. Aber wie gesagt, ihr müsst auch gar nicht mehr drüber reden. Ich habe das eben freigegeben, ne? Ja, ich glaube, Gero als SAP-Admin, der macht das dann auf SAP. Gut. Ja, dann ist der Antrag aber dann letztendlich ja wirklich beschlossen, wenn Daniel das so sagt. Der ist nun mal da derjenige, der den Hut auf hat. Da brauchen wir auch nicht abstimmen. Ist der Antrag nicht beschlossen, aber Daniel, Kraft seines Amtes, setzt das jetzt um. Genau. Nee, ich setze das nicht um. Ich habe das Budget freigegeben, ja. Ich hätte das jetzt echt schön symbolisch gefunden, aber gut, dann ist das jetzt eben so. Ja, Daniel hat noch ein paar andere Pläne. Ich glaube, der ist gut ausgelastet. Aber mal im Ernst, wer hat da denn den Hut dafür auf? Timmy können wir nicht fragen, der ist gerade nicht da. XPEC, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wer das dann aufsetzt und die Lizenzen verteilt und letztendlich das ganze Ding administriert? Ja, das würde ich erstmal machen. Okay. Also, dann weiß... warte kurz, Daniel, dann hol Britta da von Anfang an mit rein, damit sie die Arbeitsprozesse dann auch kennenlernt und weiß, wie man das einsetzt. Ja, das ist genau der Punkt, dass der Technik-Background ist nicht das Entscheidende, sondern die Struktur da drin, und dafür setzen wir uns dann ja zusammen mit dem Finanzteam und mit dem Verwaltungsteam, und jo, das werden wir dann zusammen machen. Jo. Wunderbar. Wie viel steht noch, oder wie sieht das aus? Ich würde dann gerne jetzt weitermachen. Wenn du vielleicht die Mumblebridge zwischendurch entstummst. Sorry, Marc. Hatte ich vergessen. Ja, Thema. Mit mir kann man es ja machen. Die anderen Kollegen können dich auch entstummen. Also ich bin hier nicht der Einzige mit Mumble-Rechten. Wir haben also jetzt, wie du gehört hast, das EcoDMS erstmal... Ja, ich habe gehört. Ich war stumm, nicht taub. Ja, ich weiß. Gut, nächster Antrag ist Ticketnummer 125569, Budgets Domain, solidarisches Werbemittelbudget, Antragsteller ist der X-Pack. Kannst direkt im Sprechenraum bleiben. Ja, einfach zustimmen. Das reicht an Info. Jo, es geht eigentlich um ein Budget für Domains für nächstes Jahr, was wir auch letztes Jahr hatten. Und da geht es darum, dass wir den Kreisen die Domains bezahlen, beziehungsweise dass wir da 500 Euro für bereitstellen. Ich hätte dazu noch eine, zwar nicht für mich abstimmungsrelevante Frage, die hatte ich auch schon im Tracker gestellt. Was umfassen die 5 Euro pro Domain? Die Domain. Die Registraturkosten oder auch den Betrieb auf einem, wie auch immer, gearteten Server? Die Domain, nicht mehr. Okay. Also nur die... 2015 das Budget, ne? Genau. Dann schreibe ich da oben im Titel nochmal 2015 rein, ganz live. Ja, macht Sinn. Also es, von der Logik her kommt es natürlich irgendwie da raus, aber... Ja, schade nicht. Ist ein bisschen präziser. Okay, ich frage einfach mal von unten ab. Bernd? Dafür. Daniel? Stahlrabber? Ja. Marc? Dafür. Dennis? Jo. Bin auch dafür, Marsch. Dafür. Daniel. Dafür. Gut, liebe KVs, VKVs, wir haben gerade beschlossen, dass ihr eure Domains bei uns hosten könnt. Wenn das Budget aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. So. Aber da, Paki, Entschuldigung, jetzt sagst du, hosten könnt. Eben wurde gesagt, ja, es geht nur... Entschuldigung. Ja. Korrekterweise könnt ihr auch das tun, weil es gibt ja auch einen Hosting-Dienst von der AG Technik, der läuft halt nur unter anderen finanziellen Voraussetzungen. Der ist hier nicht gemeint. Richtig. Okay. So, dann kommt jetzt noch ein Antrag aus dem Kreis Unna, Ticketnummer 125866, BO-Verifizierung. Antragsteller ist der Klaus Palm. Ja. Bevor ihr weitermacht, bitte jetzt einmal die Mumblebridge rausschmeißen. Ich bin jetzt gleich zu Hause und mache meinen Rechner an. Ja, dann sag Bescheid. Ja, schmeiß raus. Ich bin gleich. Okay, tschö. Okay, thanks, bye. Jetzt toll. Jetzt ist das nach oben gehüpft. Bio-Verifizierer. Eine gültige DSV liegt bereits vor. Schöne Grüße, Klaus Palm. Hatten wir noch nicht im Umlauf gemacht, deswegen würde ich das jetzt machen. Ich gehe von oben runter, Daniel. Also kannst du kurz ins Verwaltungsportal gucken, ob der wirklich eine DSV hat? Wenn das für mich hat, dann passiert damit nichts. Ja, ich habe es nicht geschafft, da jetzt gerade reinzugucken. Ja, dann müsste er einen haben, der ist auch irgendwo gemacht, ist, irgendwas. Ja, in... Das spielt für die Beauftragung aber keine Rolle. Der Bund prüft das auch nochmal nach. Ja, hat er. Alles klar. Daniel? Ja. Marsch. Dafür. Ich bin auch dafür, Dennis. Ja. Stahlrahmen. Dafür. Bernd. Dafür. Gut, damit sind wir... Ganz kurz, Marsch, du hältst das erstmal fest weiterhin. Auch wenn das noch nicht so in so einem schönen Format ist. Ja. Bitte? Ja, ich weiß, was er meint. Ich mach das. Ja, wir haben angefangen, die zu sammeln einfach so. Ah, ja. Also damit uns das auch nicht verloren geht irgendwann. Oder, ne? Wir müssen auch nochmal, ich habe auch eine Anfrage vorliegen, wie das aussieht mit NRW-weiten Bio-Verifizierern. Da gibt es eine Anfrage aus dem Rheinkreis, das müssen wir noch diskutieren, ob wir da eine bestimmte Obergrenze machen, weil letztendlich, wenn die NRW beauftragt werden, haben die ja auch Anspruch auf Reisekosten, und da bin ich dann so ein bisschen vorsichtig, mit Beauftragungen rumzuschmeißen. Ich weiß nicht, wir haben ja letztendlich im Moment nur die Leute aus dem Verwaltungsteam, die auf dem LPT und auf Veranstaltungen verifizieren können und halt ein paar Leute im Landesvorstand. Aber ansonsten haben wir keine NRW-weiten Verifizierer, oder? Ja, da ist die Geschichte aber eher das Problem mit den Zugriffen, Zugängen, wie viele Daten die bekommen sollen, dürfen, wie und so weiter. Oder das müssen wir gesondert nochmal bequatschen. Ja. Kurz nochmal in die Info, wo der Chaospalm herkommt. Ich hatte es eben auf der Zunge. Kreis Unna. Wo die Buxfried auch ist. Datenschutz. Nein, es ist eine Beauftragung für den Kreis Unna. Das steht doch auch da drin. Ja, genau. Da drin. Außerdem Büropirat, das ist kein Datenschutz. Der arbeitet für uns und muss dann halt irgendwo auch lokalisiert werden, wenn wir da irgendwie mit dem zu tun haben. Da kann der sich nicht. Ja, lass mich doch. So, dann haben wir jetzt die Umlaufbeschlüsse seit der letzten L-Vorsitzung. Die hat die Vako mit ihrer wundervollen Stimme vorgelesen. Findet sich ein Link in der Zeile 559. Und jetzt scroll ich mal nach unten. Boah. Kommt denn der nächste wieder? Zeile 787, sonstiges. Oh, so weit unten doch. Ach, das beliebte Ticket 121884. Das ist auch ein ständiger Begleiter von uns. Nachfragesatzstellen, Wiedervorlage. Stahljob. Mein Job, den habe ich streiflich vernachlässigt. Die letzten Wochen hat sich nichts geändert gegenüber dem, was ich vor 2 Wochen verlesen oder beziehungsweise angegeben habe. Soll ich das jetzt nochmal kurz abreißen oder reicht das so? Nee, mach das mal. Ich muss nämlich mal kurz aufs Klo. Das werdet ihr da im neuen Budgetplan 2015 auch wiederfinden. Von den 5 offiziell unterstützten Satellitengeschäftsstellen werden 4 nicht mehr unterstützt. Das eine ist keine echte Satellitengeschäftsstelle. Das ist ein Lager, das lief da nur drauf. Erstmal nicht los, beziehungsweise wissen wir noch nicht, ob wir das loswerden. Belegungsfrist, das kostet 100 Euro im Monat. Ansonsten sind 2 gekündigt, 1 ist glaube ich sowieso schon weg und Aachen wird weitergeführt auf eigene Kosten. Was mit den Nebenkosten ist, ist nach wie vor ungeklärt. So. 3. Nee, mehr kann ich da auch nicht so sagen. Sonst, genau, Quatsch, ich habe da jetzt zwar, genau, wir hatten schon mal aufgeteilt die Aufgaben, aber wenn du da jetzt so nicht weiter hinterherkommst, was ja total verständlich ist, dann erzähl mir das. Ja, machen wir demnächst. Dann hole ich mir gerade noch einen Kaffee. Um die Uhr. Immer. So, wie weit seid ihr? Weitermachen. Okay. Den Kram mit den Satellitengeschäftsstellen habt ihr durch, ja? Im Westen nichts Neues. Gut, dann kommt jetzt Weihnachten statt Angst vom Masch. Da hatten wir eine ÖA-Sitzung und du wohl auch in der Polgif-Runde gesprochen. Masch ist noch nicht da. Dann komme ich da nachher drauf zurück. Dann sagen wir mal, gehen wir mal zum nächsten Punkt, Ausschreibung LPT. Vako, gibt's da was Neues? Ja, sagt Masch, hast du da schon was vorliegen? Nein, er hat nur gerade ins Pad geschrieben, dass er das ganz schnell machen möchte. Den Text haben wir eigentlich fertig, muss halt ausgeschrieben werden, das kann ja nicht die AG-Events machen. Ja, mache ich mit dem Masch Anschluss an die Sitzung. Sollte eigentlich schnell durchgehen. Super, danke. Gut, ja, dann sind wir durch. Um 22.20 Uhr. Masch, bist du schon wieder da? Gut, wir hatten den Punkt Weihnachten statt Angst übersprungen. Schieß den nochmal eben nach. Ja, es soll bundesweit diese Aktion gefahren werden. Entweder nur in größeren Städten, also für NRW hat man sich aus Berlin jetzt mal Düsseldorf vorgestellt, oder eben verteilt über mehrere Städte, je nachdem wie viele Leute da mitspielen. Ursprünglich Weihnachten statt Angst war ja, kommt der böse bärtige Mann und warum muss man vor dem Angst haben? Und Klammer auf. Andere bärtige Figuren, vor denen halt heutzutage in Deutschland viele Leute Angst haben. Man kann das aber auch abwandeln, indem man da eine weihnachtsähnliche Situation schafft, was weiß ich, ein paar Strohballen auf die Straße wirft und sich draufsetzt und Bücher vorliest oder ähnliche Geschichten. Wir müssen halt langsam überlegen, ob wir da mitmachen wollen oder nicht. Wenn, ob nur zentral in Düsseldorf oder ob wir NRW-weit mal darüber sprechen sollten und die Leute animieren. Gibt es da seitens des Bundes irgendwie Planungen, was Werbemittel angeht? Irgendwas, ist da schon was in Vorbereitung gewesen oder ist das erstmal nur die Frage? Ich habe von Werbemitteln oder anderen konkreten Planungen bis jetzt nichts gehört in den PolGF-Sitzungen. Also gehe ich davon aus, dass es die nicht gibt bislang. Weil die Webseite weihnachtsstadtangst.de zeigt halt noch das Datum 2013 an. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine Aktion 2014, dann müssen wir uns letztendlich dann auch mit darum kümmern, dass die Webseite erneuert wird. So wie ich das jetzt hier erkennen kann. Ja, werde ich Dienstag mal vortragen. Jo, ich denke aber, dann ist es zu spät. Also dann sollten wir, wenn schon jetzt am Wochenende uns drum kümmern und irgendwem den Hut dafür aufsetzen, dass da bis nächste Woche was steht, weil ansonsten sind die Leute mit irgendwelchen anderen Weihnachtsaktivitäten schon voll geplant, wenn sie das nicht sowieso schon sind. Also sowas, ich bin jetzt auch kein großer Freund von so Weihnachtsstadtangstaktionen, aber rein organisatorisch hätte ich damit schon vor 3 Monaten angefangen. Ich habe den Flyer 1 in Sammel gepastet. Ja. Ihr habt da was gemacht, oder was? Genau. Weihnachtsflyer, okay. Ich werde den Christus ansprechen, also umgehend ansprechen, nicht erst Dienstag, und da kann ich jetzt nicht dazu sagen. Okay, gibt es dazu Redebedarf, Wortmeldung, X-Pack? Nö. Achso, weil du noch im Sprechraum bist, da wolltest du noch was zu sagen. Nee, aber dann muss ich nicht jedes Mal hochwechseln. Da kommt ja nichts mehr. Ich glaube, kann ja bei Sprechen bleiben. Ja. Genau. Darf ich noch irgendwann noch eine Ankündigung machen, wenn es reinpasst? Ja, also wenn da jetzt zu Weihnachtsstadtangst nichts mehr kommt, dann sag ich mal, verläuft das entweder im Sande oder erfährt da noch irgendwas, dass da was kommt. Die Weihnachtskarte hier vom Dennis würde ich aber dann vielleicht echt auf die NRW-Seite setzen, dass man da sich eine Piraten-Weihnachtskarte runterladen kann. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Die ist auch schön gestaltet. Gut. Nee, dann Bernd, bitte. Okidoki, ich sag das hier auch nochmal. Wir schicken das auch nochmal über Listen. Wer am 14.12., das ist ein Sonntag, noch nichts vorhat, da passiert bei uns in Kerpen eine Ortsvereinsmitgliederversammlung als erstes mit anschließender KMV, und danach haben wir uns die Veranstaltung ausgedacht, anstatt wir müssen reden, heißt die Veranstaltung diesmal, wir müssen mal feiern. Und zwar soll dann eine überregionale, überlandesweite Weihnachtsfeier stattfinden. Da sich mittlerweile über 20 Leute angemeldet haben, wird da auch ein Multimedia-Pub-Quiz organisiert oder stattfinden. Wir organisieren gerade noch Gewinne, Getränke und hoffen auf viele, viele weitere Teilnehmer. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Noch viel lustiger wäre das natürlich, wenn vielleicht Teams aus aus KVs oder so anreisen würden und als Team teilnehmen würden. Nein, das läuft nicht auf Parteikosten, keine Angst. Genau, Reste saufen, zu vor Bulan. Jedenfalls, alle sind eingeladen und wir dachten uns, wir müssten mal was zur Sozialisierung tun, anstatt immer nur streiten und Probleme wälzen, sondern einfach mal feiern. Danke. Saufkon. Nee, warte mal, Multimedia-Pub-Quiz heißt, ihr habt einen Beamer und werft im Rhein-Erft-Kreis da Sachen an die Wand, ja? Nee, es gibt keinen Beamer, es werden nur Sachen an die Wand geworfen. Es werden Beamer in die Wand geworfen. Der Fantasie Sachen, keine Grenzen gesetzt. Ex-Mitglieder und so weiter. Ah, ich komme auch. Wann ist die Butter? Am 14.12., das ist ein Sonntag. Okay, dankeschön. Hat sonst noch jemand irgendwelche Ankündigungen für die Vorweihnachtszeit? Also will zu seinen privaten Weihnachtsfeiern einladen? Nicht für die Vorweihnachtszeit, aber ich versuche meine gebetsmühligenartigen Mantras noch mal ein bisschen weiter zu verbreiten. Da sicherlich in dieser Vorstandssitzung wie üblicherweise sonst auch Anwesende sind, die V-Vorständen sitzen oder Büropiraten, Bitte kümmert euch um eure Mitglieder. Guckt mal nach, wer von euch bei euch keine Mailadresse hinterlegt hat. Ihr könnt die Leute auch anrufen oder auch schreibt mal die Nichtzahler mal einzeln an. Es ist ganz, ganz einfach und ganz, ganz aufschlussreich, manchmal einfach auf die Leute direkt zuzugehen. Aber bitte guckt, dass ihr irgendwie mal Mitgliederpflege betreibt und zumindest eure Datenbestände irgendwie mal ein bisschen aktueller haltet und sowas. Das wäre ganz, ganz, ganz super und würde vieles auch einfacher machen. Richtig. Und an der Stelle auch an die Pressepiraten, wenn ihr in euren Kreisen oder unter euren Mandatsträgern irgendwelche für Piraten sehr tolle Themen habt, die in irgendeiner Form eine Presseverbreitung haben, dann gebt das doch bitte in die AG Öffentlichkeitsarbeit, wie jetzt zum Beispiel heute in dem Fall haben die Piraten in Köln mit den Grünen zusammen in der Bezirksvertretung einen Antrag eingestellt zum Thema Cannabis Social Club oder Freigabe von Cannabis und das ist direkt im Kölner Stadtanzeiger gelandet und das lässt sich halt auch auf Landesebene ganz gut verbreiten. Ich hatte da mal eine Mail auf die Kommunalliste geschickt und würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr Input kommt, weil sonst müssen wir uns das einzeln zusammensuchen. Das wäre super, weil ich meine, ihr seid da sowieso im Thema und so eine einzelne Mail, ob die jetzt an den Pressevertreter geht und dann nochmal an die ÖA-Liste oder presse@piratenpartei-nrw.de. Das ist jetzt nicht der Riesenaufwand. Da ist der Brax noch im Sprechenraum. Wolltest du dazu noch was sagen? Nein, ich wollte Reklame machen, Wahlkampf Hamburg. Und zwar findet am 17. und 18.01. die Euvicon in Hamburg statt. Ach, wann? Am 17.? 17. und 18.01. Also eine Woche vor der Sicherheitskonferenz. Genau. Okay. Wir sollten ein Werbefenster in die Laufsitzung einbauen. Ja, mit Video. Minutenpreis? Dann sollten wir direkt über Sponsoren reden. Genau. Scheiße, ich muss um was nachtragen. Bitte beim Wirkungstreffer oder bei mir anmelden, damit wir eine Idee haben, wie viele Leute kommen. Danke, tschüss. Okay. Also das betrifft dieses Wir müssen mal feiern. Nicht die Euvicon. Mhm. Es wird nachgetragen im Protokoll. Ich schließe damit an dieser Stelle um 22.30 Uhr, haben wir noch 3 Minuten, den Teil der öffentlichen Sitzung und würde meine Kollegen dann bitten, nochmal in den nicht öffentlichen Raum, damit wir 2-3 Sachen besprechen, die wir noch aus der letzten Sitzung übrig haben. Da muss ich nochmal mit euch reden. Und tschüssi, ne? Ja, tschüss, bis gleich. Ciao, ciao, Leute, bis später. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.